1. Hören Sie und setzen Sie die fehlende Information ein. Nachricht 1. Frau Krawatzki, Sie denken doch bitte an unsere Einladung. Meine Frau freut sich schon sehr. Wir erwarten Sie also gegen 20 Uhr in der Ernst-Müller-Straße 17. Ach, bevor ich's vergesse, bringen Sie doch bitte keine Blumen mit. Sie sind uns genug. Bis heute Abend also.